Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder zwei Gäste, mit denen ich mich über das Thema FIM unterhalten werde. Ich fange jetzt mal an zu meiner virtuellen Linken mit Falk. Falk, wer bist du? Ja, hallo. Ich bin Falk Lepi. Ich bin aus Magdeburg und bin auch in Magdeburg und ich bin im Finanzministerium in Sachsen-Anhalt beschäftigt, aber nur Teilzeit und ich habe noch quasi eine andere Leidenschaft und das ist FIM-Schulung zu machen. Meine Hauptaufgabe im Beruf ist auch FIM und ich bin seit über einem Jahr FIM-Methodenexperte und seit Sommer FIM-Coach. Ah, klingt sehr interessant, werden wir nachher später nochmal drauf eingehen. Und virtuell bei mir genau in der Mitte, Manfred, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo, Manfred Neidl. Ich bin in der AKDB, Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern. Langes Wort, kurze Abkürzung. In der Stabsstelle Digitalisierung, unter anderem auch mit FIM beschäftigt, aber das ist nur ein Teil unserer Aufgaben, aber kein unspannender, weil in FIM ist ja viel Dynamik drin und bin auch ausgebildeter Methodenexperte und habe auch hausintern auch schon die FIM-Schulung gehalten. Danke, schön, dass du dabei bist, also schön, dass ihr beide alle dabei seid und ein ganz kurzer Disclaimer, Manfred und ich, wir sind Kollegen. Genau. Aber fangen wir doch schon mal an. Bevor ich auf diese komischen Worte eingehe, die ihr gesagt habt, sowas mit Methodenexperten und sowas, fangen wir doch mal an. Was ist denn überhaupt dieses FIM? Falk, magst du was sagen? Ich kann. Hinter den drei Buchstaben verbirgt sich nicht Frauen im Management, da werde ich oft noch gefragt, sondern föderales Informationsmanagement. Das ist ein Standard, der dafür sorgen soll, etwas mehr Struktur in die Verwaltungsleistung zu bringen. Es geht darum, einen systemischen Übergang von der Rechtsprechung zum Vollzug hinzubekommen. Und dafür haben sich drei Bausteine gebildet, drei FIM-Bausteine, Bausteinleistung, Bausteinprozesse, Bausteindatenfelder. Und diese werden nach einer strukturierten Vorgabe beschrieben und sind dann Basis für zum Beispiel Umsetzungsaktivitäten bei E-Government-Projekten. Das heißt, mit dem FIM können wir alle Verwaltungsleistungen Ende zu Ende beschreiben? Ja. Das ist das Ziel. Genau, das sagt noch nichts darüber, ob wir da jetzt schon fertig sind. Aber die Idee ist, eine Leistungsbeschreibung zu erstellen, die wirklich, also die modular aufgebaut, all die Fragen beantwortet, die der Bürger uns auch digital, aber theoretisch auch ohne analog stellt. Denn was ist denn das für eine Leistung überhaupt? Wie kann ich das beantragen? Was muss ich mitbringen? Was brauche ich für Unterlagen? Wie lange dauert es? Was kostet es? Die Fragen, die der Bürger halt uns stellt, die finden wir im Recht, weil das ja natürlich geregelt ist. Und das gibt strukturiert, was ich gerade aufgezählt habe, der Baustein Leistung wieder. Wenn ich mich da mit der Verwaltungsleistung beschäftige, geht es darum, welche auch natürlich im Recht beschrieben, nach Regularien, die es gibt, der beschriebene Verwaltungsablauf. Welche Schritte haben in der Verwaltung zu erfolgen, pflichtgemäß nach den Vorgaben? Und das modellieren wir im Bausteinprozesse. Und quasi der letzte Baustein, aber nicht, da ist keine Rangfolge, ist der Baustein Datenfelder. Denn das ist das, an was wir oftmals zuerst denken, wenn wir an jetzt Digitalisierung auch im Zuge von OZG denken, an den Antrag, den klassischen Antrag. Und der hat Felder in der Regel, die auszufüllen sind. Das ist ein Teil des Bausteins Datenfelder, der dann auch nach bestimmten Vorgaben, denn die Frage, welche Information der Bürger mir gibt, um die Leistung zu beantragen oder etwas zu melden oder was auch immer für eine Verwaltungsleistung. Auch die folgen bestimmten Vorgaben. Das ziehen wir aus den aus der Modellierung heraus und stellen das dann schematisch im Baustein Datenfelder dar. Geht aber darüber hinaus. Wir können damit auch bestimmte Leistungsnachweise schematisch darstellen oder die Verbindung von Registern oder der Bescheid, der hinten rauskommt. Mhm. Das heißt, wir bilden hier tatsächlich alle Leistungen ab. Und wenn ich mal kurz überlege, im OZG, das basiert ja auch auf FIM, beziehungsweise auch auf den FIM-Leistungen. Das sind ja weit über 5000 Stück. Wie viele Leistungen stehen denn überhaupt im FIM-Katalog drin? Hast du einen groben Überblick? Ja, also den kann sich jeder relativ leicht verschaffen unter filmportal.de. Und man gibt einfach in dem Suchschlitz nichts ein und klickt auf Suchen und kommt auf über 7000 Treffer. Cool. Ja, das, genau, das entspricht noch nicht 7000 Verwaltungsleistungen, sondern das sind halt 7000 Einträge, aber roundabout 6000 Verwaltungsleistungen. Und das ist ja immer, wenn wir beim OZG von 575 OZG-Leistungen sprechen, dann ist damit natürlich Leistungsbündel gemeint. Ja, mein Lieblingsbeispiel, die Anerkennung ausländischer Berufe ist eine OZG-Leistung. Dahinter verbergen sich halt eine riesige Liste von hunderten Berufen. Ja, all das sind einzelne Leistungen und wir haben auch natürlich andere Bereiche, wo die OZG-Leistung ja nur der Bündel ist von vielen Leistungen. Es gibt also noch mehr zu tun als nur 575 Leistungen umzusetzen. Wer hat sich jetzt das ganze Thema FIM ausgedacht? Ja, das ist schon eine ganze Weile her tatsächlich und hat seinen Ursprung, ich will da niemanden vergessen oder sozusagen Unrecht tun, aber die Linie 6 Plus, die vielleicht dem einen oder anderen im Begriff ist, das ist ein Entwicklungsverbund von Ländern, die eine gemeinsame Leistungsredaktion, also das Produkt nennt sich Infodienste, damit werden Leistungsbeschreibungen erstellt. Aus diesem Kontext und dieser Länderzusammenarbeit ist der Leistungskatalog entstanden und daraus dann wiederum resultierend in der Arbeit merkte man, dass es da Lücken gibt oder Probleme. Und in diesem Kontext, damals die Länder schwerpunktmäßig Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, haben die FIM-Idee reifen lassen. Zu der Zeit damals aber auch schon andere Bundesländer, die sich da beteiligt haben. Das war dann schnell ein Gemeinschaftswerk, das man festgestellt hat. Wir brauchen da irgendwie sowas, was die Verwaltung strukturiert. Und dieses Wir brauchen schon sowas ist tatsächlich schon nicht 10, aber fast 10 Jahre her in dieser Kategorie. Es gab eine lange Projektphase und seit 2017 ist das föderale Informationsmanagement mit diesen drei Bausteinen Anwendung des IT-Planungsrats. Also ganz oben aufgehängt. Ja, das brauchen wir schon, ne? Also ich glaube, das geht hier nicht, also was heißt ganz oben, entstanden ist es in den Ländern, ist aber ein Bundesprojekt, ja, also Zuständigkeit liegt hier im Bundesinnenministerium, beziehungsweise der IT-Planungsrat ist ja ein Ländergremium. Okay, jetzt hast du vorhin Leistungskatalog gesagt. Das ist wieder ein Begriff, der hier neu auftaucht im Podcast. Du sprichst wahrscheinlich vom Leica, dem berühmten. Genau. Kannst du kurz sagen, was das ist? Dem berühmten Leica. Ja, wir Ossis verstehen natürlich unter Leica was anderes, aber ja, das mag sein, ja. Der Leistungskatalog ist ein Teil des FIM-Bausteins Leistung. Ich muss dazu sagen, die Leute, die schon länger mit den mit den einzelnen Bausteinen zu tun haben, müssen sich an bestimmte neue Begrifflichkeiten auch noch gewöhnen. Manchmal ist es bei mir auch so, denn wir wollen natürlich das Ganze harmonisiert, also die drei Bausteine zusammenarbeitend. Das ist halt das, was noch nicht so alt ist, wie sich mit dem Thema Datenfelder in Niedersachsen zu beschäftigen, sich mit dem Thema Prozesse in Mecklenburg-Vorpommern zu beschäftigen und mit dem Leistungskatalog in Sachsen-Anhalt. Das heißt, aus diesen Kompetenzen, aus diesen Einzelkompetenzen, Stichwort nationale Prozessbibliothek zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, dann ist ja irgendwann dieses gemeinsame FIM entstanden. Der Leistungskatalog. Genau, ein Teil des Bausteins Leistung. Wir führen in allen drei Bausteinen Kataloge und in diesem Leistungskatalog sind halt über Steckbriefe all diese Verwaltungsleistungen strukturiert und erreichbar. Ja, die haben auch alle eine einheitliche Nummer und man kann tatsächlich jede einzelne Verwaltungsleistung, zum Beispiel Personalausweis beantragen, Personalausweis ausliefern, Personalausweis sperren und so weiter. So kleinteilig sind die Leistungen tatsächlich auch durchnummeriert. Also man kann sich auf Verwaltungsebene ganz genau über den richtigen Prozess oder die richtige Leistung unterhalten, indem man die Nummer benutzt. Genau, und wir machen hier keine Unterscheidung, wie das OZG gemacht hat in der Umsetzungsplanung, dass wir uns die wichtigsten Leistungen rausgezogen haben, sondern der FIM-Baustein Leistung mit dem Leistungskatalog hat den Anspruch, alle Verwaltungsleistungen Deutschlands abzubilden. Ich mache ja gern das Beispiel, da gehört der Wohngeldantrag genauso dazu wie der Antrag zur Abschaltung eines Atomkraftwerks. Braucht man halt unterschiedlich häufig. Genau. Im OZG ist ja auch die Beantragung eines Atomkraftwerkes mit drin. Genau. Ja. Aber Manfred, um dich auch mal mit reinzuholen in die Runde, du hast vorhin was von Methodenexperte gesagt. Was ist denn das? Ja, vielleicht vorher noch ein Wort. Was ist überhaupt FIM? Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen vom Blickwinkel ab, weil wir sind ja ein Softwarehaus, die Software und Services für unsere Verwaltungskunden herstellen, primär für die Kommunen. Und deswegen habe ich persönlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel oder vielleicht einen leicht anderen Blickwinkel. Ich habe einerseits ist FIM für mich eine Ausformung eines Wissensmanagements, weil zumindest aus meiner Sicht Leistungen oder Verwaltungsleistungen kodifiziert, einheitlich beschreibt, auffindbar macht auch und damit auch, sagen wir, anderen Verwaltungen, die sich vielleicht damit noch nicht auseinandersetzen mussten, dann auch eine Möglichkeit gibt, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie machen denn das andere oder wie ist es vielleicht sogar Best Practice, also vielleicht eine Art von Wissensmanagement auf der einen Seite. Und was, wie gesagt, für unser Haus vielleicht relevanter ist, zumindest habe ich das damals so verstanden, wie ich mich erstmals mit FIM auseinandergesetzt habe, ist FIM ja auch potenziell geeignet, das ganze Anforderungsmanagement abzubilden. Also wir müssen ja, wenn wir Leistungen, Produkte, Software herstellen, schauen, was ist überhaupt an der um was geht's überhaupt, welche Abläufe finden da statt bei dieser Verwaltungsleistung. Und deswegen hat FIM für mich oder auch für das Haus, glaube ich, zukünftig ein großes Potenzial, weil es vielleicht uns einen Teil dieser Anforderungserhebung abnehmen kann, sodass wir dann direkt auf diese vorgefertigten Informationen sozusagen aufbauen können und daraufhin unsere Produkte entwickeln können. Und das Thema Standards ist ja auch schon angeklungen. Das ist natürlich für uns auch ein wichtiger Punkt, dass wir Software bereitstellen, die natürlich anschlussfähig ist an andere Software von Dritten, von welchen Strukturen auch immer. Und dazu ist aus meiner Sicht FIM potenziell auch in der Lage, hier diese Anschlussfähigkeit dann praktisch auch umzusetzen. Ich denke, zu den Standards und auch zu den einzelnen Bausteinen kommen wir später nochmal. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, was ist denn so ein Methodenexperte? Ja, ich glaube, es gibt relativ wenig, wenn ich das verstanden habe, aber es gibt immer mehr. Also mit Methodenexperte ist zunächst mal, soweit ich das verstanden habe, die zweite Ausbildungsstufe in der FIM-Ausbildung. Also zuerst wird man FIM-Informationsmanager. Dort bekommt man Basiswissen vermittelt und wenn man dann tiefer einsteigen möchte und insbesondere in einer der Redaktionen arbeiten möchte, dann muss man sich weiterbilden und dann ist der Methodenexperte die nächste Ausbildungsstufe, um dann vertiefende Kenntnisse zu erwerben, um dann auch in der Lage sein, diese drei Elemente, also Leistungen, Prozesse und Daten, dann auch tatsächlich mit Leben und Inhalten zu befüllen. Und dazu braucht man einfach zunächst mal ein vertieftes Wissen von der Methodik und natürlich von den Inhalten an sich auch. Und das wird einen, zumindest habe ich so erlebt, in dieser Ausbildung zum Methodenexperte vermittelt. Und ich glaube, mittlerweile sind auch noch weitere Rollen dazugekommen. Der FIM-Coach, glaube ich, gibt es mittlerweile. Und ich denke, es war auch mal die Diskussion, dass man quasi so eine Expertenposition da noch mal schafft. Aber da ist mir zumindest noch nichts bekannt, was da in die Richtung gehen soll. Aber da haben wir ja hier gerade den Experten mit dabei. Hast du zum Methodenexperten noch was zu ergänzen oder vielleicht gleich was zum Coach zu sagen? Ich würde dem Manfred da schon so folgen bei der Beschreibung zum Methodenexperten. Hier ist der Schwerpunkt auf die Nutzung der Werkzeuge zur Erstellung der Stamminformation. Natürlich gehen wir in alle Bereiche bei der Methodenexpertenbildung etwas tiefer rein, in alle drei FIM-Bausteine. Es geht aber hier um wirklich die Modellierungstools aktiv zu benutzen. Und die Methodenexpertenausbildung setzt einen Fokus auf das ganze Thema Leistungszuschnitt, überhaupt Identifikation der Leistung. Wir nennen das halt auch Normanalyse. Hier muss in der Basisschulung geht es darum, den Informationsmanagern so weit fit zu machen, dass sie eine gute Schnittstelle zur Fachebene sind, die enorm wichtig ist. Das ist das, was wir brauchen für die Digitalisierungsprojekte. Wir brauchen Leute, die mit den Fachbereichen sprechen, in den Kommunen, in den Ländern, im Bund, um die abzuholen, ihr Fachwissen in FIM-Wissen zu übersetzen, um das in Digitalisierungsprojekte zu überführen. Und der Methodenexperte ist dann, der gerne das aufnimmt und redaktionell umsetzt. Dieses Expertenwissen, also wir haben da quasi mit der gleichen Ausbildung zwei Aufgaben, beziehungsweise je nachdem, wo derjenige eingesetzt ist. Wir haben die wirklich Redaktionstätigkeiten machen, so dass die tägliche Redaktion in den Landesredaktionen, die ja sich ja noch im Aufbau befinden, aber wir haben natürlich den Experten in den Digitalisierungsprojekten, Umsetzungsprojekten des OZG, die ja die Aufgabe haben, in ihren Projekten FIM-Informationen zu erstellen, was den bundesweiten Redaktionsprozess ja unterstützen soll. Das heißt, die Leute arbeiten spezifisch. Es ist ja auch eine redaktionelle Tätigkeit und sie arbeiten in den Werkzeugen, aber nicht so als tägliches Geschäft, sondern Teil des Digitalisierungsprojekts. Und diese zwei Aufgaben oder zwei Anforderungen merkt man auch in den Schulungen, sind natürlich schon, also nicht immer gleich von der Tiefe, wie man sich da beschäftigen muss, wenn man es täglich macht oder wenn man es nur mal projektbezogen macht. Okay, und was sind jetzt diese FIM-Coaches? Ja, die Coaches haben die Basisausbildung und die Methodenexpertenausbildung und müssen danach nachweisen, dass sie in allen drei Bausteinen erfolgreich modelliert haben. Ein Coach muss diese Arbeit kontrollieren und abnehmen und sie dann bei einer Musterschulung oder ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, aber zumindest mal begleiten, um die methodische, didaktische Fähigkeiten der Person zu überprüfen, ob die Schulung auf dem Qualitätsniveau ausgeführt wird, wie sich die FITGO, die Bausteine beziehungsweise auch natürlich die FIM-Fachgruppe sich das wünscht. Der FIM-Coach und die Kriterien dazu sind ein Qualitätsmerkmal. Man will hier nicht sozusagen jede Ausbildung ermöglichen. Etwas über FIM erzählen und Leuten über FIM was beibringen darf natürlich jeder. Die FIM-Schulungsunterlagen sind frei verfügbar im FIM-Portal. Aber ein FITGO-Zertifikat ausstellen und offizielle Schulungen durchführen darf dann perspektivisch nur der Coach, und für die Methodenexperten gilt das im Besonderen. Der Coach schließt einen Vertrag mit der FITCO und ist dann als Person Vertragspartner der FITCO nach seiner Ausbildung. Okay, also die Coaches machen im Prinzip das, was du jetzt auch machst. Ja. Okay. Das ist natürlich sinnvoll. Eigentlich sollten wir uns so einen Coach ins Haus holen. Vielleicht, ja. Aber ich glaube, die Arbeit in der Bundes- oder in der Redaktion ist dafür erforderlich und das ist nicht so einfach, glaube ich. Ja, das stimmt. Jetzt hatten wir es schon mehrmals das Thema Bausteine. Du hast es am Anfang auch mal so kurz angesprochen. Diese einzelnen Bausteine, wofür sind die gut und was ist in den Bausteinen ganz konkret drin? Also die Bausteine sind alle gleich oder ähnlich aufgebaut. Ich sagte ja vorhin schon, wir haben dort ein Katalogsystem. Also jeder Baustein führt ein Katalog. Das ist dann der Leistungskatalog beim Baustein Leistung. Dann fällt Katalog, Prozess, Katalog und wiederum gibt es neben den Katalogen auch Bibliotheken und dann wiederum auch zu jedem Baustein Baukästen. So, jetzt hange ich mich da mal so lang. In dem Leistungskatalog sind die Einträge, die durch diese vorhin schon erwähnten Steckbriefe gemacht werden. Also ein Steckbrief, was ist das? Ich schreibe da hin, was ist das für eine Leistung? Was hat sie für eine Quelle im Recht? Also ich muss irgendwelche Paragraphen da reinschreiben. Es sind so ein paar Punkte, die man ausfüllen muss. Und die, das kann man sich wie einen richtigen Katalog natürlich vorstellen, das ist dann das Inhaltsverzeichnis beziehungsweise das Deckblatt, Steckbrief halt, um die Leistung dann auffindbar zu machen. Das Gleiche gilt quasi für die anderen Bausteine auch, aus wenn es vielleicht ein bisschen anders heißt. Und wir haben die Baukästen in den jeweiligen Bausteinen und das ist an vielerlei Stellen ist FIM sehr modular aufgebaut, was dabei helfen soll. Manfred hat es auch schon erwähnt, dass wir halt an zentraler Stelle Sachen bereitstellen, die andere wunderbar nachnutzen können. Also die FIM-Idee und die Inhalte der Bausteine ist halt das auf der Ebene, die das Recht setzt. Nehmen wir jetzt mal die Bundesebene, da ist ja 3/4 aller Verwaltungsleistung, wird dort geregelt und dort entstehen die FIM-Stamminformationen, die dann je nach Leistungstyp in den Ländern oder Kommunen um den Vollzug, um Zuständigkeiten, um örtliche Besonderheiten ergänzt werden. Und das ist quasi dieses FIM-Redaktionssystem. Und was ist in den Bausteinen drin? Leistungskatalog haben wir schon ein bisschen näher erläutert vorhin. Datenfelder, Baustein-Datenfelder sind Datenfeldgruppen und die wiederum Datenfelder haben. Und zu den jeweiligen Gruppen oder Feldern kann es Regeln geben. Man kann dort auch Codelisten hinterlegen. Also das, was man braucht, das Ganze wird in einem XML-Format zur Verfügung gestellt bei allen drei Bausteinen und kann über die vielleicht dem einen oder anderen schon bekannten Standards, XÖV-Standards, transportiert werden. Also wir haben hier den X-Datenfelder-Standard, den X-Prozess-Standard und nicht X-Leistung, sondern X-Zufi für Zuständigkeitsfinder. Genau. Und der Prozesskatalog oder beziehungsweise der Baustein Prozesse besteht aus einer Prozessdarstellung, wo wir das Handeln in der Verwaltung modellieren und die Besonderheit zu anderen allgemeinen Prozessmodellierungen ist, dass es halt ein Stammprozess ist. Das heißt, er muss noch entsprechend ergänzt werden. Es sind spezielle FIM-Informationen dort zu hinterlegen, die uns vor allem helfen, den Prozess in der Verwaltungslandschaft in Deutschland einzuordnen. Das ist die große Herausforderung und zugegebenermaßen ziemlich komplex. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist FIM in den einzelnen Bausteinen auch vollständig maschinenlesbar. Ich habe noch eine Frage zu den Datenfeldern. In den Datenfeldern wären tatsächlich so profane Dinge wie, heißt es jetzt Name oder Nachname, wie lang ist es, welche Sonderzeichen dürfen verwendet werden. wie lang ist ein E-Mail-Feld und sowas, das wird alles in den Datenfeldern definiert. Korrekt, ja. Und da gibt es zwei Sachen. Einmal ist es der fachspezifische, das fachspezifische Stammdatenschema heißt es. Und was halt aus dem Recht resultierende Datenfelder oder Datenfeldgruppen hat. Und dann, ich sag mal relativ neu, gibt es Bob, also BOB, so wie Bob der Baumeister. Mhm. Das sind harmonisierte Datenfelder. Okay. Das heißt, man hat gesagt, es gibt natürlich fachspezifische Daten und Datenfelder, aber der Bedarf an Sachen, die in der deutschen Verwaltung immer wiederkehren, die natürliche Person, die Betriebsanschrift, die juristische Person, die, also was man, ne, wie man sich so ein Formular vorstellt, da werden ja immer wieder dieselben Sachen gefragt. Und wir haben, oder den Hund zum Beispiel, ne, das, egal welche Verwaltungsleistung, den Hund könnte man eigentlich immer wieder, man muss sagen, wann ist er geboren, welche Rasse ist er und so, ne, also das ist quasi, man könnte das auch tierisch denken, das sind Kandidaten für diese harmonisierten, Datenfelder und die stehen in einem extra Katalog auch im FIM-Portal zum Download bereit. Finde ich sehr interessant für die Leute, die mit dem Thema starten, sich diesen XML-Katalog, diese Informationen ins System zu ziehen und damit schon einen guten Start an Feld- und Feldinformationen zu haben, die nach bundesweit abgestimmten Standards modelliert sind. Denn, und das kennt ihr sicherlich aus dem Arbeitsumfeld, ich auf jeden Fall, dass die Leute dann sagen, ja, wir haben uns hier über das Formular Gedanken gemacht und wir wussten nicht, sollen wir jetzt Straße mit Hausnummer schreiben oder ist es ein Extrafeld? Ja? Und dann haben wir gegoogelt, haben nirgendwo was gefunden und dann haben wir gewürfelt und haben uns was ausgedacht. So kommt es halt, dass wir, weiß ich nicht, wie viele unzählige Versionen vom Vornamen und Straßensachen haben im Formularwesen in Deutschland. Mhm. Und FIM macht sich auf, mit Hilfe der Menschen, die sich jetzt damit beschäftigen, dem irgendwann mal Einheit zu gebieten und hier einheitlich hinzukriegen, einheitliche Strukturen hinzubekommen. Und dann kommt der Personalausweis und sagt, bei mir gibt es nur Großbuchstaben und Straße und Hausnummer ist ein Feld. Genau, also tatsächlich sind diese harmonisierten Datenfelder, wir sind ja nicht auf der grünen Wiese unterwegs, sondern das ist natürlich mit dem Thema Meldewesen und mit der COSIT, um mal wieder einen Begriff zu bringen, der Koordinierungsstelle für IT-Standards auch abgestimmt. Genau, ganz kurz, die COSIT, die koordiniert die XÖV-Standards. Ja. Es gibt ja noch dieses X-Prozesse, nee, das heißt nicht Prozesse, das heißt ohne E. X-Prozess. Genau, es gibt dieses X-Prozess und meines Erachtens ist das ein großer Schritt für die deutsche Verwaltung, weil hier endlich mal Ende-zu-Ende-Prozesse auch sauber dokumentiert werden. Also ich kann mich erinnern, in grauer Vorzeit gab es mal P3-2R oder so ähnlich, wie das hieß, also R2-D2. Da hat man das schon mal versucht und jetzt hat man hier tatsächlich auch Prozesse, Modellierungsmöglichkeiten, die dann auch maschinenlesbar sind. Und man denkt sich hier nicht irgendeinen kruden Standard aus, sondern man benutzt das, was auf der Welt standardisiert ist, BPMN 2.0. Absolut korrekt. So, Manfred, du nickst so? Ja, das stimmt auch. Wobei, wenn man genau hinschaut, gibt es ja diese, ich glaube, Referenzaktivitätengruppe nennen sie sich. Also diese standardisierten Bausteine, die dann einen Prozess ausmachen, die sind dann an PPM 2.0 angelehnt, aber sie differenzieren diesen Standard halt nochmal aus. Also sie werden dann nochmal spezifischer. Klar kann man das alles wieder zusammenfahren, wenn man das auf PPM 2.0 zurückfahren möchte, aber also diesen Lernschritt, den muss man dann schon machen, wenn man sich mit Prozessen in FIM auseinandersetzt, dass halt dieses Rechteck, wie man es aus PPM 2.0 kennt, dass das bei FIM, ich glaube, 8 verschiedene Dimensionen annehmen kann, zum Beispiel sachliche Prüfung oder solche Dinge. Das ist nachvollziehbar, wenn man das vom Framework her sieht, ist aber, wenn man von, sagen wir, vom PPM 2.0 herkommt, wie gesagt, eben nochmal ein Lernschritt. Also mit dieser kleinen Einschränkung, ja. So, jetzt denke ich mal hier aus IT-Dienstleister-Sicht oder als Entwicklungsunternehmen. wenn das alles schon so schön dokumentiert ist, in einem Redaktionssystem immer gepflegt wird und maschinenlesbar ist, dann brauche ich doch eigentlich nur diese ganzen Filmartefakte nehmen, in den Parser reinschmeißen und zack, habe ich einen Online-Dienst. Ja, solche Ansätze gab es ja auch schon. Hat man schon auf dem Markt gesehen. Ich glaube, soweit mir das jetzt bekannt ist, hat sich keiner an der Stelle durchgesetzt. Und die IT kennt ja auch ähnliche Ansätze, die jetzt nicht auf die Verwaltung bezogen sind, dass man eben solche Prozessbeschreibungssprachen letztendlich hervorgebracht hat. Das wäre tatsächlich eine schöne Vision. Vor allem, wenn ich mal bei uns reingucke, wenn ich mir vorstelle, dass roundabout 2/3 der Aufwände eigentlich in diese Anforderungsdefinition reingehen, mal mehr, mal weniger, klar. Wenn man das an der Stelle natürlich über eine sauber definierte Beschreibung, sage ich mal, vielleicht in diesen Rahmen des FIM-Frameworks, dann verkürzen kann, das würde wahrscheinlich allen zugutekommen. Und die einzelnen Komponenten, die dann daraus entstehen, würden sich auch über die Standards, egal ob es dann über XEV, wo der Transport stattfindet, oder über die Datenfelder, natürlich dann potenziell auch schneller und leichter verstehen. Also von daher ist es gerade für das Thema Anforderungsdefinition oder Softwareerstellung an sich ein verheißungsvoller Ansatz. Gleichwohl, wenn ich in die Praxis reinschaue, wenn ich mir auch die Rückmeldungen der Schulung mir vor Augen hatte, die wir im Haus gemacht haben, in der Praxis ist tatsächlich FIM noch nicht angekommen bei den IT-Dienstleistern. Das stimmt leider. Aber da will ich auch hier mit diesem Podcast beitragen, dass das endlich ein bisschen mehr in die Breite geht und nicht was für Verwaltungsnerds, sondern auch die Dienstleister sich darum kümmern. Ja, ich glaube auch, dass da was passiert. Dieses Jahr haben sich schon einige in der Richtung weitergebildet. Die Verwaltung hat das getan, was sie am besten kann, um sowas zu lenken. Sie hat nämlich ihre Ausschreibungsunterlagen angepasst. Und das führt automatisch zu mehr FIM-Wissen bei Dienstleistern. Mir macht es große Freude zu sehen, wie das wächst. Denn machen wir uns nichts vor, das muss was sein, was parallel passiert. Also ne, wenn wir den Verantwortlichen für Digitalisierung und E-Government, wie auch immer, in der Verwaltung, wenn wir die alle fit machen im Bereich FIM und dann finden sie aber niemanden, der mit ihnen sprechen kann auf Ebene der Dienstleister, dann haben wir ja das Ziel verfehlt. Ja, also das vielleicht mit der Automatisierung noch ein Hinweis, das finde ich dann fast noch charmanter als die automatische Erstellung, ist die automatische Aktualisierung. Ja, klar. Was treiben wir für Aufwände, um Anpassungen an unseren Online-Diensten oder an unseren Verfahren zu machen? Also es gibt ja das Stichwort FIM-Fabrik sozusagen als, ich glaube, noch hat sich keiner geschützt. Aber das ist eben genau das, was du angesprochen hast, Thorsten, oder was Manfred auch gesagt hat. Hier die FIM-Informationen, ich sag mal, oben in den Trichter reinzukippen und in der FIM-Fabrik liegen fertige, ich sag's mal ganz unfachmännisch, Docking-Punkte, wo man die Registrierung, also die quasi Personalausweis, Payments, Verknüpfungen, Schnittstellen zu Fachanwendungen und so weiter, alles schon quasi vorbereitet hat und hinten raus kommt der Dienst, all das auch Open Source möglich, denn die Informationen von FIM, die hier reinkommen, sind nicht mit Lizenzen versehen. Das heißt, es ist frei nutzbar, wenn man denn die Nutzungsbestimmung akzeptiert. Das heißt, wir haben hier eigentlich wunderbare Voraussetzungen für eine schnelle, kompetente Entwicklung. Ich glaube aber, warum es da noch nicht unzählige Produkte von gibt, dass es hier auch zur Ehrlichkeit gehört, dass wir eben noch nicht massenhaft FIM-Stamminformationen im FIM-Portal bereitstellen, was dann sicherlich auch den ein oder anderen Dienstleister animieren würde. Ich kenne es von Gesprächen, dass das schon in der Planung ist, aber schlichtweg bei ein paar Händen voll Stammprozessen oder Stammdatenschema, die existieren, sich eine solche Software zu entwickeln, schlichtweg noch nicht lohnt. Das sind Schritte, die jetzt kommen. Hoffe ich. Ja, denke ich. Ich denke, mindestens eine Aktualisierung muss man irgendwie automatisiert hinbekommen können. Ja. Ist eigentlich dieser FIM nur für die Antragsstrecke geeignet oder werden ja auch quasi die Prozesse in der Verwaltung standardisiert. Das war, wenn ich da einhaken darf, einer meiner ersten Fragen oder möglichen ausgedachten Anwendungsfälle. Und ich bin persönlich zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich derzeit eher auf die Verwaltungsprozesse im engeren Sinne anzuwenden ist. Denn für die Antragsstrecke haben wir festgestellt, muss man dann doch mehr in die Tiefe gehen, dann muss man auch beschreiben, wann, was, welcher Prozessschritt genau erfolgt. Und soweit ich das bislang wahrgenommen habe bei den FIM-Prozessen, sind die nicht in dieser Granularität vorhanden. Aber potenziell, glaube ich, wäre FIM auch dazu geeignet, aber ich habe es in der Form jetzt noch nicht so erlebt. Na, wir müssen hier unterscheiden, glaube ich, was der Basisansatz von FIM ist und auch der eingeschränkten FIM-Notation, die wir mit BPMN bereitstellen. Wir wollen damit ein Stamminformationsmanagement ermöglichen oder dieses quasi die breitgültige Information, die dann in den nächsten Stufen darunter ergänzt wird. Und wenn wir mit dem Stammprozess sozusagen in die Fläche gehen, dann trifft es auf das Prozessmanagement-Werkzeug, wo dann der Lokalprozess erstellt wird, wo es verknüpft wird mit Kosten-Leistungsrechnungen und mit den real ablaufenden Aktivitäten in der Verwaltung. Und das ist nicht mehr FIM. Ja. Ich hatte heute auch ein Gespräch mit jemandem dazu, wo es darum ging, mit der Idee der Stamminformationserstellung interne Prozesse, also das heißt nicht Verwaltungsleistung, die wir dem Bürger zur Verfügung stellen, sondern verwaltungsinterne Prozesse abzubilden. Und in der Theorie ist das bei FIM vorgesehen, auch als Leistungstyp. Meines Wissens machen wir das aktuell noch nicht, aber es hindert uns aus meiner Sicht auch nichts daran, mit derselben Methodik, zum Beispiel nehme ich mal die Landesverwaltung des Freistaats Bayern, eine Urlaubsmeldung in einem FIM-Stammprozess und einem FIM-Stammdatenschema zu modellieren und die dann entsprechend in allen Behörden nachzunutzen. Also das ist natürlich möglich. Also der FIM eignet sich definitiv für auch die Prozesse innerhalb der Verwaltung und nicht nur für die Antragserstellung, sondern wird aber noch nicht benutzt, soweit. Genau. Okay. Ja, ich versuche das immer so ein bisschen ein Stück weit vielleicht von der Anwenderseite her zu beleuchten. Was mir in den Schulungen schon aufgefallen ist und was ich jetzt auch in der Praxis als schwierig empfinde, ist, wie komme ich an die Informationen ran? Klar, es gibt das FIM-Portal, aber wenn ich jetzt selber einen Prozess erstellen möchte, muss ich in das eine Tool rein. Dann für die Datenfelder muss ich in ein anderes Tool. Für die Leistungen muss ich wieder ein anderes Tool. Und jedes kommt von einem anderen Land, schaut nicht einheitlich aus, ist sehr heterogen alles aufgezogen. Also da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man das dann mal besser aufbereitet und besser auffindbar macht. Würde ja auch gut passen zu FIM. Und über ein gemeinsames Portal oder über eine gemeinsame Nutzeroberfläche bereitstellt. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Für uns als Nutzer oder Umsetzer von diesen FIM-Artefakten dann in reale Produkte ist es teilweise sehr schwer, an diese Dinge heranzukommen. Also man muss dann mit der FITCO reden, dann hin und her, und dann kriegt man Zugang mit einer Schulungskennung, der nur 2 Tage lang hält und so. Das finde ich sehr schwierig. Also da, was die Verbreitung anbelangt, glaube ich, kann man hier tatsächlich noch nachbessern. Auf jeden Fall. Das ist in Arbeit, kann ich nicht anders sagen. Da bewegt sich ganz viel. Denn das Schöne ist, umso mehr Menschen FIM benutzen oder damit arbeiten, umso mehr ploppen ja auch Anforderungen auf. Und das Thema, also warum es so wenig Informationen im FIM-Portal gerade zu den Bausteinen Datenfelder und Prozesse gibt, liegt auch daran, dass wir halt einen recht komplexen Freigabeprozess haben auf der Bundesebene. Und hier hoffe ich mir natürlich auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Das wird dann auch dafür sorgen, dass die Produkte, die fertig sind und die FIM-Informationen, dass die auch im Portal bereitstehen. Dann für jeden manuell runterladbar oder zukünftig Maschine zu Maschine auch auf dem aus dem FIM-Portal rauszuziehen. Dann wird das auch nochmal ein bisschen Schwung bekommen. Die FITCO hat ja, wenn ich mich recht entsinne, 180 Millionen Digitalisierungsbudget. Dann kam ja nochmal jetzt 3 Milliarden Konjunkturpaket drauf. Partizipiert FIM eigentlich auch davon? Ich hoffe es. Also, also das ist, ich will jetzt hier nicht groß mit Zahlenspielereien anfangen, aber die Projektzeit und auch die Anfangszeit von FIM, wo wir als Anwendung gestartet waren, da hatten wir ein wahnwitziges Budget. Also wenn wir das irgendwo erzählt haben, dann haben die Leute immer gedacht, ich habe eine Null vergessen beim Ausschreiben. Also wie wir das hinbekommen haben und dann ja, wie schnell kriegt man das aufgebaut? Wir sind natürlich auch in so einer Phase, wo wir jetzt alle sollen das jetzt benutzen, alle wollen davon was wissen und jeder hat eine Frage dazu. Und wir sind aber zum Teil immer noch bei derselben Personalkapazität wie aus den Zeiten, wo man so ein paar Euro vom Bund drüber geschoben gekriegt hat, teilweise das als Land noch querfinanziert hat, weil man es toll findet. Ja, also die Zeiten sind vorbei, aber wir müssen natürlich vielfach da in die Strukturen noch ein bisschen feilen und da auch besser werden. Ich finde es einen richtigen und einen guten Schritt, dass wir zentral diese Geschäfts- und Koordinierungsstelle, wie sie heißt, bei der FITCO haben. Die haben ordentliches Tun, die Bausteine zu harmonisieren, das Ganze zusammenzuhalten. Das ist keine leichte Aufgabe, vor allem diese irre Geschwindigkeit an Anforderungen an FIM. Also wir haben halt Single Digital Gateway dieses Jahr, Portalverbund in dem Kontext, im Wochenrhythmus Veränderung, wo man vorher, man kann ja im FIM-Portal auch nachgucken, den Änderungsrhythmus der Leistung. Also wo ich angefangen habe mit FIM, war das so eher im Quartalsrhythmus. Jetzt haben wir dann täglichen Output. Ja, also das ist natürlich die Bundesredaktion, personell haben schon enorm aufgestockt, werden noch weiter aufstocken. Die Länder fordern natürlich auch ein bisschen da Gas zu geben. Und ich glaube, da wird, oder ich weiß, dass FIM da auch liefern wird. Denn ja, es soll ja auch benutzt werden, es wird ja auch benutzt und dafür sind jetzt, glaube ich, die Pfade so eingetreten und jetzt müssen wir da eine Straße draus machen. Gibt es Ideen, FIM weiterzuentwickeln? Viele, okay. Aber ja. Aufgrund der aktuellen Phase, wo noch so viel inhaltliche Arbeit gemacht werden wird, denkt man noch nicht groß dafür, darüber nach. Doch, also das kommt drauf an. Also wenn man jetzt Weiterentwicklung machen wir, ich sag mal, im Monatsrhythmus. Also die Standards, also die X-Standards verändern sich regelmäßig. Man muss natürlich bei so einem Standard, kann man nicht im Monatsrhythmus ändern, das wisst ihr, sondern da muss man rechtzeitig ankündigen. XÖV-Konformität ist auch eine schwierige Sache. Aber da gibt's jedes Jahr große Anpassungen. Aber auch in den Katalogen, in den Bausteinen gibt's Anpassungen. Wir haben im Baustein Leistung ja eigentlich innerhalb von Monaten zwei Leistungstypen neu etabliert, die nur für Single Digital Gateway sind. Also wir haben gezeigt, dass der Leistungskatalog nicht nur eine klassische Verwaltungsleistung abbilden kann, sondern solche, ich nenne sie mal Sonderanforderungen, wie Rechte und Pflichten, die nach dieser Single Digital Gateway-Verordnung für bestimmte Leistungen ja bereitzustellen sind, dass wir das abbilden können und damit den Baustein so weit angepasst haben, dass dort das redaktionell zu erfassen sind. Wir haben ein Übersetzungstool etabliert, kommen der Anforderung der EU nach, dass die Leistung automatisch in einer mindestens zweiten Sprache zur Verfügung stehen. Das ist das, was, glaube ich, schon unter Weiterentwicklung zu verstehen ist. Und jetzt geht es darum natürlich auch, wir werden auch die Datenfelder, auch da geht es um Übersetzung, da ist man dran. Und auch der Baustein Prozesse entwickelt sich regelmäßig weiter. Ich glaube, wir haben dieses Jahr einen Fokus schon auf dem Baustein Leistung oder von der Anzahl der Änderungen aufgrund von Single Digital Gateway und von Portalverbund gehabt. Aber ja, es gibt auch so einen kleinen Plan, eine Art Roadmap innerhalb von FIM, was man wann erreicht haben will und wo man ran will. Jetzt haben wir auch die ganze Zeit schon auch von XÖV-Standards gesprochen und auch darüber gesprochen, dass X-Datenfelder, X-Zufi, X-Prozess ja auch XÖV-Standards sind. Wie sieht's denn mit den anderen XÖV-Standards aus? Ich denke zum Beispiel an X-Meld. Wir müssen hier unterscheiden zwischen zwar nach dem gleichen Standard erstellten Standards, also dieses XÖV-Rahmenwerk, aber wir haben mit FIM, mit den FIM-Standards ein Rahmen, die halt ermöglichten, diese Basisinformation zu übertragen. Das heißt, wir bieten ja Rahmen für etwas an. Also das heißt, der Unterschied zu einem X-Meld, einem X-Bau, X-Ausländer, was auch immer ist, dass die FIM-Standards nicht dafür da sind, Antragsinformationen zu transportieren. Also hier haben wir einen klaren Unterschied von der Basisausprägung. Das heißt, FIM, könnte man so sagen, kommt vorne rein und schafft überhaupt erst die Möglichkeit der Beantragung und dass es dann ins Fachverfahren läuft. Und die anderen von dir aufgezählten Sachen sind eher auf der Fachverfahrenswelt, die auf unterschiedliche Weise zwischen Behörden einen Austausch von Antragsdaten oder in Verfahren ermöglichen. Aber letztendlich müssen ja diese XÖV-Standards für die Kommunikation mit den Fachverfahren auf dem FIM basieren. Weil im FIM werden ja zum Beispiel die Datenfelder definiert, welchen Inhalt denn welche Informationen überhaupt übergeben werden können. Es ist natürlich blöd, wenn quasi dann FIM-Vorname kommt mit maximal 128 Zeichen und hintendran ein XÖV-Standard vom Fachverfahren kommt, der eine andere Regel hat. Ja. Die Realität ist aber noch so. Das heißt, das ist ja eben die Arbeit, das alles anzupassen. Wir haben die Fachstandards, die will ich gar nicht schlecht machen, sondern die sind halt viel älter im Sinne von, also die haben viel früher angefangen und haben aber zum Teil sich auch die Sachen selber überlegen müssen für ihren Standard. Es gilt jetzt, das ist aus meiner Sicht Aufgabe der COSIT, aber die Länder müssen natürlich entsprechend mitwirken, tun sie ja auch über den COSIT-Beirat, diese Standards, die Verfahrensstandards zu harmonisieren und die vorgegebenen Regeln, die der IT-Planungsrat macht, die von FIM kommen, die aus dem Meldewesen kommen, wie auch immer, dass wir da den Wildwuchs ist eigentlich zu kräftig. Ich finde das gar nicht so schlimm, sondern die haben ja wunderbare Pionierarbeit auch, was diese Standards betrifft, gemacht, auf die ein FIM auch aufgebaut hat. Aber das müssen wir harmonisieren und da stehen wir noch am Anfang. Das sehe ich auch so. Also ein Harmonisierungsbedarf ist definitiv gegeben und wenn ich mit Entwicklern rede, dann kommt regelmäßig die Frage, ja, wie jetzt FIM, ist XÖV nicht mehr relevant? Also diesen Unterschied oder diese Konkurrenz vielleicht auch manchmal zu erklären und auszudeutschen, das ist extrem schwierig in der Praxis, finde ich. Also hier ist absoluter Harmonisierungsbedarf gegeben. Gibt es eigentlich sowas wie FIM, also es ist ja eine Art Framework, gibt es sowas auch in anderen Ländern oder ist da Deutschland einzigartig in der ganzen Geschichte? Also ich würde nie behaupten, dass wir beim Thema Digitalisierung bei irgendwas führend sind, ohne recherchiert zu haben. Ja. Ich denke mir also, vielleicht gibt's, also ich weiß, dass es für das Thema diese Leistungsbeschreibung, also einheitliches Beschreiben der Verwaltungsleistung, da gibt's was auf EU-Ebene, was ist schon, also frag mich jetzt nicht, wie das heißt, aber da gibt's auch was auch Bezug hat jetzt diesen Kontext Single Digital Gateway und andere Länder haben so ähnliche Sachen. Also da sind schon mal so Sachen bei mir aufgeploppt. Der Rest ist ja meiner Meinung nach, wenn ich sage auch in den Schulungen manchmal, wenn so eine ähnliche Frage kommt, wenn ich das einem Menschen in Tallinn, also als aus Estland erklären muss, was wir da bei FIM machen, dann wird er das nie toll finden, weil wir müssen das ja nur machen wegen unserem doch recht komplexen Föderalismus. Mhm. Also ne, wenn ich halt eine Zentralregierung habe und keine verschiedenen Leistungstypen über verschiedene Verwaltungsebenen, dann brauche ich keine Stamminformationen. Dann wird halt dann wird das zentral modelliert und dann kommt vielleicht noch eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse dazu, die unterschiedlich ist, aber man würde ihr FIM ja gar nicht brauchen in Estland. Ja? Also ich glaube nicht, dass sie das besonders verwunderlich finden, was wir da Tolles tun. Ja? Naja, die brauchen auch keinen Föderalismus, weil die haben so viele Einwohner wie die Stadt München. Genau. Trotzdem schön da. Ich glaube, es ist aber noch ein bisschen anders. Also ich habe vor kurzem die aktuelle Studie des NEGZ gelesen, dem die Digitalisierungsstrategien von Dänemark und Deutschland verglichen wurde. Und dort ist klar herausgearbeitet worden, in Deutschland setzt man die Norm und baut die Digitalisierungsstrategie dann dazu, wozu dann vielleicht auch sowas wie FIM genutzt wird. Und in Dänemark ist es genau andersrum. Dort digitalisiert man oder versucht einen Prozess zu digitalisieren, eine Lebenslage zu digitalisieren und passt dann die Normen an, also genau andersherum. Und deswegen brauchen die vielleicht sowas wie FIM gar nicht, weil sie gar nicht in die Verlegenheit kommen, mit Normen in IT-Sprache in Prozesse umsetzen zu müssen. Ich meine, wir sind ja hier unter uns, ne? Wenn wir flächendeckend in Deutschland so einen Standard wie FIM eingeführt haben, alle drei Bausteine flächendeckend modelliert sind, dann wird man natürlich damit auch enorm Einfluss auf die Form der Rechtsetzung geben. Denn klar haben wir jetzt, also wer das dann macht in der Redaktion, sich also auf der grünen Wiese mit einem Gesetz auseinandersetzen und überhaupt da mal reinschauen, welche Verwaltungsleistungen sind denn da drin, das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr auszuhalten. Das heißt, es wird auf die Bundesgesetzgebung, Landesgesetzgebung, wie auch immer, auch einen Einfluss haben, dass da Standards einziehen. Dass man eben nicht mehr quasi in Prosa da was runterschreibt und dann sich ein Mensch, der sich mit Digitalisierung beschäftigt, wochenlang in die Paragraphen vergräbt und dann schaut, welche Leistungen denn da für Bürger drin versteckt sind oder für Unternehmen. Ja, da sind wir bei dem Thema digitale Gesetzgebung. Da suche ich auch schon seit Monaten einen Gesprächspartner für diesen Podcast. Aber das ist ja genau das, was wir dann wollen. Das kommen die Gesetze raus und die machen gleich die Vorgaben, wie das Ganze digital umzusetzen ist. Ja, genau. Also Varianten davon gibt es, glaube ich, verschiedene, die man da so denken kann. Ich würde es mir halt anders wünschen, als es jetzt ist. Ja. Vor allen Dingen, wenn man mal Gesetzesänderungstexte gelesen hat, ersetze in Paragraph 5, Zeile 3, Wort und durch mit und so weiter. Also das ist schwer zu lesen, diese Änderungen, Gesetzesänderungen. So, haben wir noch was Maßgebliches, überhaupt noch was vergessen? Ich hätte noch eine Frage, die mir auch schon länger auf der Seele brennt. Es gibt ja neben FIM ja auch KIM. Und da, wie ich das gehört habe und das verstanden, also KIM, kooperatives Informationsmanagement, landesspezifische Baukastenelemente sind darunter zu verstehen. Die FIM, die ja eigentlich, sagen wir, versucht, das Ganze zu standardisieren und wieder zusammenzufassen, dann wieder ausprägt auf einzelne Länder. Ist das wirklich ernst gemeint oder wie ist da der Stand der Dinge auch? Ich glaube, KIM ist schon ziemlich ernst. Das ist ja aus Mecklenburg-Vorpommern auch und bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob es erst KIM und dann FIM gab, denn also tatsächlich ist das, was die Norddeutschen da tun, schon eindeutig also schon seit langem wirklich eine starke Beschäftigung auch auf der kommunalen oder Landes- und Kommunalebene mit dem Thema Prozesse. Und ich kann da gar keinen großen Widerspruch erkennen, denn so oder so ähnlich müssen es irgendwie alle Länder tun, denn die Stamminformation, die vom Bund kommt, muss weiterverarbeitet werden, ergänzt werden. Dafür brauche ich ein System. Und die Überlegung, wie ich denn Stamminformationen auch auf Landesebene erstelle. Denn ich kann ja den ein Stammprozess, ein Musterprozess, wie auch immer, auf der Landesebene mir ausdenken, der auf eine kommunale Leistung sich bezieht und das dann auf der Basis in den Kommunen ausrollen, weil ich vielleicht feststelle, dass im Land, klar, gibt es satzungsrechtliche Unterschiede, aber im Großen und Ganzen fußt das auf bestimmte landesrechtliche Regeln oder hat Verweise dahin, sodass ich in den Bundesländern auch bei den satzungsrechtlichen Sachen die Unterschiede deutlich weniger sind als in Bezug auf andere Bundesländer. Also das ist ja das, was auch eine große Aufgabe der nächsten Zeit noch ist. Und hier müssen die Länder Gas geben, aus meiner Sicht, ist das Thema Schaffung von Landesstrukturen, die in der Lage sind, FIM-Informationen weiter zu verarbeiten. Und hier gibt es nicht eine Lösung, sondern es gibt halt, das hat man ja vorhin auch, diese Vereinheitlichung, dass die Bausteine, ich glaube, Manfred, du hast das so gesagt, jeder macht so ein bisschen was für sich. Tatsächlich ist das teilweise auch so. Aber es ist dann in der Hand der Länder, sich Systeme zu schaffen, die sehr stark zusammenarbeiten. Und wir haben ja die ersten Softwareprodukte, wo Bausteinprozesse und Datenfelder in einem Guss sind, in der Redaktion. Die Länder müssen ja mehr tun, als nur Stamminformationen zu erstellen, sondern hier geht es, die lokale Ausprägung ja mit hinzuzufügen, Zuständigkeitsinformationen und entsprechend die Kommunikation oder Weitergabe oder die Ermöglichung für die Kommunen zu gewährleisten, das entsprechend zu ergänzen. Das heißt, da sehe ich Kim in der Rolle und so oder so ähnlich werden solche Produkte in anderen Ländern benötigt. Jetzt sind wir ja hier auf einer ganz schön hohen Flugebene unterwegs. Wir sprechen hier die ganze Zeit von Bundesredaktion, Landesredaktion. Wie kommt denn das Ganze in der Kommune an? Weil in der Kommune gibt es ja nochmal andere Ausprägungen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Ganze kaskadierend. Jeder fügt seinen Teil hinzu, beziehungsweise ändert das oder ergänzt das für seine Ebene. Welchen Vorteil haben jetzt diese einzelnen Kommunen davon, sich diesem Redaktionssystem irgendwie zu unterwerfen oder anzuschließen? Ganz klar, in der Nachnutzung der Stamminformation in ihren Systemen. Und bestenfalls, wie wir das vorhin schon beschrieben haben, automatisiert, so dass die Änderungen dann da auch gleich mitkommen. Also ich formuliere es mal so, ich bin in der Kommune sowieso angehalten, da meinen lokalen Prozess zu modellieren, mich damit zu beschäftigen, wie läuft es denn Schritt für Schritt in meiner Kommune ab? Und ich muss, ich sage es mal bildlich gesprochen, in meinem Prozess einen Platz lassen für das Herz, und das ist der Stammprozess, der dann ja da drin keiner mehr ist, sondern ergänzt. Aber der hat dann, sage ich mal, eine andere Farbe, einen anderen Bestandteil und ist dauerhaft verknüpft mit dem Landes- oder Bundessystem und kann halt das, was sowieso bundeseinheitlich geregelt ist oder von mir aus landeseinheitlich, je nach Ebene, darüber muss sich die Kommune keine Gedanken mehr machen. Und ich glaube, es ist ein Riesenvorteil, wenn man, ich rede wieder von Vision, die Kommunen kennen das, aber auf Landesebene genauso. Es gibt eine Gesetzesänderung zum 1. Januar. Der Beitrag steigt von 205 auf 207 Euro. Man kriegt aber die Information vom Bund so kurz vor knapp, dass man nahezu unmöglich schafft, die Software zu ändern in der Zeit. Dann wird dann mit Hand am Formular rumgeschmiert, weil man das auch nicht schafft zu ändern. Wir wollen irgendwann dahin kommen, dass die digitale Stamminformation, das, was dann strukturiert zur Verfügung steht, schon vor der Veröffentlichung des Gesetzes bereitsteht. Und ich dann ganz entspannt über den Aktualisieren-Button mein Antragsformular in meiner Kommune, auf meiner kommunalen Webseite, in meinem Portal, in meinem Antrags- und Fallmanagement einfach nur noch aktualisiere. Strukturiert mit dem Stempel rechtssicher. Ja, also ich denke, was die Kommune anbelangt, ist es, glaube ich, auch abhängig, was für eine Leistungsfähigkeit so eine Kommune für solche Themen hat. Also kleine Kommunen werden vermutlich nie in die Verlegenheit kommen, eine Kommunalredaktion auszubilden. Und deswegen sehe ich den Einfluss von FIM vielleicht in der Breite auch eher indirekt. Also insofern, dass sie sich bei der Auswahl ihrer Dienstleister, die oder Dienstleistungen, Service, die sie einkaufen, eben darauf verlassen und das auch vorgeben, dass diese sich nach die FIM-Methodik oder die FIM-Informationen insgesamt berücksichtigen, so dann indirekt dann eben davon partizipieren und profitieren, weil sie wissen, okay, diese Leistungen, die ich mir da ins Haus geholt habe, die beachten eben FIM und die Qualitätsstandards, die damit verbunden sind und wie gesagt, können dadurch profitieren. So könnte ich mir das, glaube ich, in der Praxis eher vorstellen. Da gleich eine anschließende Frage, sind im FIM eigentlich auch Leistungen abgebildet, die jetzt Ortsrecht betreffen? Wo es keine Landes- oder Bundesredaktion gibt, sondern die rein auf kommunaler Ebene stattfinden. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Schubkarre ausleihen. Das ist auch ein Prozess, findet in ganz vielen kleinen Kommunen statt. Ist das im FIM bedacht oder machbar? Na, da fehlt mir jetzt die Fantasie, wie man das, vielleicht ist es auch ein Stammprozess, Schubkarre ausleihen und dann ergänzt man den und die jeweilige Zuständigkeit, wo die Schubkarre steht. Denkbar, FIM basiert auf Rechtsgrundlagen. Das heißt, wenn man nach der FIM-Methodik vorgeht und es eine satzungsrechtliche Regelung, Verordnung, Richterspruch, was auch immer gibt, EU-Gesetz, dann kann man das in FIM modellieren und darstellen. Also wir brauchen irgendwie eine Quelle, aber es hindert dich ja nicht auf der Idee der Modellierung mit dem Zusammenspiel der Bausteine. Ich beschreibe eine Leistung, ich zeige auf, wie das interne Verwaltungshandeln ist und ich stelle dafür ein Formular bereit, um es mal ganz vereinfacht darzustellen. Die Methodik ist ja für alles Mögliche anwendbar. Ja. Und die kann ich dann auch in den FIM-Katalog mit reinschreiben? So dass jetzt zum Beispiel meine Nachbargemeinde, die auch Schublade ausleihen als Prozess hat, den vielleicht übernehmen könnte 1:1? Genau, da stimmt, das habe ich vorhin noch vergessen. Das ist eine Anforderung der Kommunen und Länder gewesen, eben im FIM-Portal, also in den Katalogen, das ist ja nur der Spiegel der Kataloge, kommunales Recht, Satzungsrecht und Landesrecht abzubilden. Wir müssen hier aber, deshalb wird das auch noch nicht so schnell der Fall sein, ich gehe davon aus, dass wir das nächstes Jahr hinkriegen, wir müssen hier anders vorgehen bei der Darstellung der Informationen. Denn die Informationen, die ich jetzt runterlade im FIM-Portal, sind gültig und nutzbar, sofort. So, und der Unterschied ist, wenn ich da quasi Satzungs- oder Landesrecht bereitstelle, können das eher so eine Art Musterinformation sein. Also das heißt, ich muss irgendwie kenntlich machen, liebe Verwaltung, die das gerade runterlädst, du kannst das als Blaupause nehmen, als Gedankenstütze, als Grundlage, aber du musst schon ganz genau hinschauen, ob alle Punkte in diesem Prozess auch wirklich für dich gelten. Die Fragestellung nimmt FIM bei den Informationen, die jetzt im Portal sind, demjenigen, der das runterlädt und benutzen will, ab. Wenn ich Landes- und Kommunalleistungen dort bereitstelle, und das werden wir tun, das ist ein Beschluss der Fachgruppe und das kommt, dann müssen wir das anders strukturieren, damit es hier nicht zu Verwechslung oder zu falschen Nutzung kommt. Aber ja, das wird ein großer Schritt. Und das heißt im Umkehrschluss, dass FIM Gesetzeskraft hat, und zwar die Kraft der ich nenne es jetzt einfach mal Hauptredaktion. Also alles, was aus dem Bund kommt, ist rechtssicher. Was dann auf der Landesebene entsteht, ist landesrechtssicher und so weiter. Ja, es ist geprüft nach den Qualitätskriterien. Rechtssicherheit ist kompliziert. Niemand wird sozusagen durch ein digitales Produkt von einer eigenen Verantwortung entlastet. Ne? Also eine gewisse Verantwortung bleibt natürlich bei dem jeweiligen, der ja sonst dafür auch die Verantwortung hat. Aber Teil der Information ist, wer sie freigegeben hat und wann. Und das für alle Bausteine. Und dementsprechend ist halt nachvollziehbar, dass es nicht irgendjemand war, sondern der das Recht setzt. Und dafür verantwortlich ist. Dementsprechend, dass damit wirbt FIM ja in Anführungsstrichen, steht diese gesicherte Information zur Verfügung. Der Begriff Rechtssicherheit, kann man sich drüber streiten, aber im Grunde ja. Aber so wie du es formuliert hast, mit Gesetzescharakter, so weit würde ich nicht gehen, denn es ist ja, wir übersetzen. Die Gesetze machen ja andere. FIM ist ein Werkzeug, um aus dieser Prosa, aus diesem Gesetzestext eine Struktur zu erstellen, die dann maschinenlesbar weiterverarbeitbar ist. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema FIM-Wissen in der Verwaltung. Ich bin der Meinung, dass wir, das gilt nicht nur für FIM, das gilt für die ein oder andere OZG-Geschichte auch. Würde mir wünschen, dass in den Ländern mehr, teilweise wird es getan, in ihren jeweiligen Landesbildungseinrichtungen, Hochschulen, Beamtenausbildung und so weiter, dass wir halt hier in diese aktuellen Geschehnisse auf der OZG-Umsetzung oder der Digitalisierungsebene auch blicken. Denn die Leute, die da frisch von der Schule kommen oder von der Ausbildung, denen mutet man ja jetzt eine ganze Menge zu, und die Hoffnung, dann das dann auch alles zu übernehmen, die müssen hier schon in der Ausbildung mit FIM-Wissen ausgestattet werden. Die müssen wissen, was das OZG ist. Die müssen wissen, was eine COSIT ist. Ich glaube, hier haben wir vielleicht bei der einen oder anderen Stelle mehr oder weniger auf jeden Fall Bedarf. Und es ist ein persönliches Anliegen und Wunsch von mir, dass es hier in Studium und Ausbildung mit Einzug hält. Das halte ich für eine sehr wichtige und vernünftige Sache. Ja, vielen Dank. Ich halte das für eigentlich hervorragende Schlussworte. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und sehr gerne. Wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann sie uns hören. Und bis demnächst. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.